Nun ja, Liebe, wenn ich schuldig bin, vergib mir, obschon man mir nicht vergeben darf, wenn ich schuldig bin. Leb wohl. Wir wollen nicht streiten. Es ist Zeit, höchste Zeit. Folge mir nicht. Ich bitte dich inständig darum. Ich muss zuvor noch zu jemandem gehen, aber gehe jetzt sofort zur Mutter und setze dich zu ihr. Ich flehe dich an. Das ist meine letzte, meine größte Bitte an dich. Lass sie in dieser ganzen Zeit nie allein. Ich habe sie in einer angstvollen Unruhe zurückgelassen, die sie wohl kaum überstehen wird. Sie wird entweder sterben oder den Verstand verlieren. Bleibe du bei ihr. Rasumichin wird euch zur Seite stehen. Ich habe es ihm gesagt. Weine nicht um mich. Ich werde mir Mühe geben, sowohl mutig wie ehrlich zu sein, mein Leben lang, obschon ich ein Mörder bin. Vielleicht wirst du einmal meinen Namen hören. Ich werde euch keine Schande machen, du wirst sehen. Ich will noch beweisen, dass... Jetzt aber vorläufig auf Wiedersehen. Beeilte er sich abzuschließen, als er in den Augen Dunjas wieder einen sonderbaren Ausdruck bei seinen letzten Worten und Versprechungen bemerkte. »Warum weinst du denn so? Weine nicht, weine nicht! Wir trennen uns doch nicht für immer!« »Ach ja, warte, ich habe etwas vergessen.« Er trat an den Tisch, griff nach einem dicken, verstaubten Buch, schlug es auf und nahm ein kleines, zwischen den Blättern aufbewahrtes Aquarellbild, gemalt auf Elfenbein, heraus. Es war das Bild der Tochter seiner Wirtin, seiner früheren Braut, die an einem hitzigen Fieber gestorben war, jenes merkwürdigen jungen Mädchens, das in ein Kloster hatte gehen wollen. Eine Weile blickte er dieses ausdrucksvolle und krankhafte Gesicht an, küsste das Bild und übergab es Dunetschka. »Mit ihr habe ich viel über diese Dinge gesprochen, mit ihr allein«, sagte er nachdenklich. »Ihrem Herzen habe ich so vieles davon anvertraut, was nachher so hässliche Wirklichkeit wurde. Beruhige dich«, wandte er sich an Dunetschka. »Sie gab mir ebenso wenig Recht wie du, und ich bin froh, dass sie nicht mehr lebt. Die Hauptsache ist, dass jetzt alles einen neuen Anfang nimmt, dass alles Vorherige zerbrechen wird«, rief er plötzlich aus, wieder in seinen Schmerz zurückfallend. »Alles, alles. Aber bin ich dazu auch vorbereitet? Will ich es wirklich? Das muss sein, sagt man. Diese Prüfung ist nötig für mich. Aber wozu? Wozu alle diese sinnlosen Prüfungen? Wozu sind sie nötig? Wenn ich nach 20-jähriger Zwangsarbeit, von Qualen, von Idiotie, von greisenhafter Entkräftung vollkommen abgestumpft bin, werde ich dann eine bessere Erkenntnis haben als jetzt? Wozu soll ich dann überhaupt noch leben? Oh, ich hab's ja gewusst, dass ich ein Feigling bin, als ich heute im Morgengrauen am Wasser der Neva stand.